Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 4. Juni 1792. Seit gestern erst beginnt eigentlich mein Leben auf dem Weinberge. Den Donnerstag vor Pfingsten zogen wir heraus, aber den Freitag kam Onkel Weber aus Leipzig, der D. zurückbrachte, und seit dieser Zeit sind meine besten Stunden mit der Galeerenarbeit ausgefüllt worden, einen guten und braven, aber nichts weniger als amüsablen Mann zu amüsieren. Gestern ist er fort, und nun habe ich wieder freien Atem. Dein Brief hat mir viel Freude gemacht. Er trägt das echte Gepräge von Gesundheit des Körpers und Geistes. Ich wünsche dir Glück, dass das Bedürfnis einer dichterischen Arbeit wieder bei dir erwacht. Wer zu eigener Schöpfung Talent hat, versündigt sich an sich selbst, wenn er die Zeit mit Grübeln verdirbt. Glaube mir, es ist nur ein Behelf für Menschen, die bloß Kunstgefühl haben. Bei dir muss es immer Nebensache bleiben, Beschäftigung für Stunden, in denen deine Einbildungskraft weniger ergiebig ist. Dein erster ästhetischer Brief wird mich sehr freuen, aber noch erfreulicher würde mir sein, wenn du vor lauter dichterischen Arbeiten unter Jahr und Tag nicht dazu kommen könntest. Spekulation über Gegenstände der Ästhetik ist an sich interessant, aber ihre Fruchtbarkeit ist vielleicht größer für den Psychologen als für den praktischen Künstler. Für dich insbesondere kann sie indessen nützlich sein, um den ehemaligen jugendlichen Trotz gegen die Regel überhaupt in männliche Unabhängigkeit von dem Despotismus der Kunstgedanken zu verwandeln. Die Wahrheit wird dich frei machen. Mit jedem Fortschritt in der Philosophie der Kunst muss das Ansehen der konventionellen Formen verschwinden, durch die der Wirkungskreis des Genies willkürlich beschränkt wird. Was von ästhetischen Regeln die Probe der Untersuchung aushält, reduziert sich vielleicht auf sehr einfache Grundsätze, die aber für den Praktiker nicht fruchtbarer sind als die Theorie von Molières Fechtmeister, immer zu treffen und nie getroffen zu werden. Die Ausübung kann vielleicht nur durch den Geschmack geleitet werden. Die feineren Unterschiede, welche das zartere Kunstgefühl bemerkt, erwecken keine so deutliche Vorstellungen, die mit philosophischer Bestimmtheit durch Sprache mitgeteilt werden könnten. Was dich jetzt bei deinen Arbeiten ängstlich macht, ist diese Zartheit des Gefühls, eine Frucht deiner persönlichen Ausbildung. Manches, was dir die Fantasie darbietet und du sonst begierig ergriffen hättest, wirst du jetzt zurückweisen. Aber dafür ist mir nicht bange. Du bist reich genug, um unter deinem Stoffe wählen zu können, und vor der Verzärtelung des Geschmacks wirst du dich auch bewahren. Die Entstehungsart der Gedichte, welche du erwähnst, ist mir dadurch begreiflich, dass man zum Arbeiten nur durch das Gelingen begeistert wird. Der Stoff mag noch so interessant sein, man wird ihn lange mit sich herumtragen, ihn idealisieren, aber vielleicht nie etwas hervorbringen, wenn nicht irgendein Teil des Ganzen oder eine Eigenheit der Form gleichsam von selbst gelungen ist. Alsdann hofft man einen ähnlichen Erfolg von dem Ganzen, und dies macht Mut. Daher wünschte ich, daß du zur Probe irgendeine Szene von deinem Wallenstein ausführtest. Meine Übersetzerlust ist mir ganz vergangen, die Aktenarbeit häuft sich wieder etwas, und wenn ich dann mein Tagewerk vollbracht habe, so tut es mir so wohl, an kein bestimmtes Geschäft gebunden zu sein, bald mich meinen Träumen zu überlassen, bald an meiner persönlichen Ausbildung zu arbeiten, bald über irgendetwas, das mich interessiert, zu philosophieren, etc. Kurz, für meinen Staatsdienst will ich die größtmögliche Freiheit in den Augenblicken der Muße, und diese Freiheit habe ich nicht, sobald ich mich zu irgendeiner Übersetzung anheischig mache. Hätte ich keine Amtsgeschäfte, so wäre eine Übersetzung gut an ihrer Stelle. Also rechne lieber gar nicht auf mich und lass niemand an einer ähnlichen Unternehmung hindern. K.